Morning, good morning, good morning again. Wieder einmal, guten Morgen, guten Morgen. My friends who have a new identity who are in Christ and see themselves right. Meine Freunde, die eine neue Identität haben, die in Christus sind und sich selbst richtig sehen. All right, verse 5. Kommen wir zu Vers 5. Colossians is so rich that I wish it would have 20 chapters. Der Kolosserbrief ist so reich, ich wünschte, es wären 20 Kapitel. But it only has 4. Doch, sind es nur 4. I think when I get to heaven, I will ask Paul why he didn't write more. Ich denke, wenn ich in den Himmel komme, werde ich Paulus fragen, warum er nicht mehr geschrieben hat. So, look at verse 5. Schau dir Vers 5 an. Live as one who has died to every form of sexual sin and impurity. Lebt wie jemand, der jeder Form von sexueller Sünde und Unreinheit gestorben ist. It's really interesting. I like how he says this. Es ist wirklich interessant. Mir gefällt, wie er das sagt. Because he doesn't say, hey guys, stop committing sexual sin. Denn er sagt nicht, hey Leute, hört auf, sexuelle Sünde zu begehen. You know, I mean, here's what the New King James actually says, put to death your members of this earth. Die New King James sagt, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. But you know, I think it is much clearer expressed according to the original language and to the finished work of the cross. Ich denke, dass es viel klarer ausgedrückt ist, gemäß der ursprünglichen Sprache und dem vollbrachten Werk am Kreuz. To actually live as it has already happened, because it has happened. Tatsächlich so zu leben, als ob es schon geschehen ist, weil es tatsächlich bereits geschehen ist. Because Paul has already described what happened through the crucifixion with Jesus, the resurrection with Jesus. Denn Paulus hat bereits beschrieben, was durch die Kreuzigung Jesu und die Auferstehung Jesu geschehen ist. We have a new heavenly life now. Wir haben jetzt ein neues himmlisches Leben. So when he says, live as one who has already died. Wenn er also sagt, lebt wie einer, der schon gestorben ist. Basically, what he's saying is the spiritual reality you have to now put into practice. Sagt er im Grunde, ihr müsst jetzt die geistliche Realität in die Tat umsetzen. I think about like this. I hope this will help a little bit. Ich denke darüber folgendermaßen und hoffe, dass dir das ein bisschen helfen wird. Think about the richest man of this world. Stell dir vor, der reichste Mann der Welt is going to put billions on your bank account. Wird Milliarden von Dollar auf dein Bankkonto einzahlen. But your whole life you've actually lived very, very poor. Aber dein ganzes Leben lang hast du sehr, sehr arm gelebt. You worked hard, but you never made it above minimum salary. Du hast hart gearbeitet, aber hast nie mehr als den Mindestlohn verdient. You always had more bills than you had money. Du hattest immer mehr Rechnungen, als du Geld hattest. This was already the last 4 generations. Das war bereits bei den letzten 4 Generationen so. So your natural lifestyle is to always live in lack or barely getting by. Dein natürliches Leben besteht also darin, dass du immer im Mangel lebst und kaum über die Runden kommst. You've seen your parents live like this, you've seen your grandparents live like this. Du hast gesehen, dass so deine Eltern gelebt haben und dass so deine Großeltern gelebt haben. And you heard them tell stories how they had to live like this too. Und du hast gehört, wie sie erzählt, dass auch sie auf diese Art und Weise leben mussten. So what happens? Was passiert dann? The natural thing for you to do is to continue to live like this too. Es ist ganz natürlich, dass auch du so weiterlebst. So if the richest man in this world puts all the money on your account, wenn der reichste Mann der Welt sein Geld auf dein Konto einzahlt, he would say something like this. Würde er Folgendes sagen. Hey, live as someone who is the richest man of this world. Lebe wie jemand, der reichste Mann der Welt ist. He's not trying to tell you to be the richest man of the world. Er versucht dir nicht zu sagen, dass du der reichste Mann der Welt sein solltest. He's telling you to live like you are, because you are now. Er sagt dir, dass du so leben sollst, wie du es bist, weil du es nun bist. And this is actually the spiritual truth that the Apostle Paul is trying to tell us. Und das ist die geistliche Wahrheit, die uns der Apostel Paulus sagen will. He's not trying to get you to do something that hasn't already happened through the finished work of the cross, to the new covenant. Er versucht nicht, dich dazu zu bringen, etwas zu tun, was nicht schon durch das vollbrachte Werk am Kreuz und durch den neuen Bund geschehen ist. But he's telling you that in everyday life today you have to practically live out what already happened. Paulus sagt dir, dass du im Alltag praktisch ausleben musst, was bereits geschehen ist. There is and he of course mentions different things here. Natürlich erwähnt er hier verschiedene Dinge, which we are going to go through them one by one. Die wir der Reihe nach durchgehen werden. But the first one he starts with is sexual sin and impurity. Aber der erste Punkt beginnt mit der sexuellen Sünde und Unreinheit. So listen to this. Hört zu. There is a huge difference for you to try to overcome sexual sin. Es ist ein großer Unterschied, ob du versuchst, die sexuelle Sünde zu überwinden. Or to live like somebody who is tied to all sexual sin. Oder ob du wie jemand lebst, der allen sexuellen Sünden gestorben ist. One is trying to do something and the other one is simply enforcing what already has been done. Das eine ist der Versuch, etwas zu tun. Das andere ist einfach die Umsetzung dessen, was bereits getan wurde. But the mindset or the belief of our heart makes a huge difference. Aber die Denkweise oder der Glaube unseres Herzens macht einen großen Unterschied. There is no way that any young teenage man. Es ist unmöglich, dass ein Teenager with his hormones of testosterone just having increased by more than 1000%, that's a biological fact. Dessen Testosteronhormone um mehr als 1000% gestiegen sind, was eine biologische Tatsache ist. And with all the influence that's around him today with the internet and promiscuity. Und der durch das Internet und die Promiskuität beeinflusst wird. That he can live in sexual purity unless he lives by what already happened at the cross. In sexueller Reinheit leben kann, es sei denn, dass er gemäß dem vollbrachten Werk am Kreuz lebt. You know, people are shocked when young people live in sexual immorality, but that's sin is sin, you know? It's like we shouldn't be shocked at that. Die Menschen sind schockiert, wenn junge Menschen in sexueller Unmoral leben. Sünde ist Sünde, darüber sollten wir schockiert sein. So many Christians struggle in this area because they don't enforce simply what already happened, because they've never been told what happened. So viele Christen haben in diesem Bereich Schwierigkeiten, weil sie nicht konsequent umsetzen, was schon geschehen ist, weil ihnen das niemand gesagt hat. So Paul is simply saying, hey, listen. Paulus sagt einfach, hey, hört zu. You're supposed to live like somebody who's died to this stuff, because you actually have. Ihr sollt wie jemand leben, der diesem Zeug gestorben ist, denn das seid ihr. So how do you do this practically? Wie machst du das also praktisch? Well, first of all, in your heart you have to embrace this truth through meditation and declaration. Zuallererst musst du diese Wahrheit in deinem Herzen durch Meditation und Bekenntnis verinnerlichen. If you do not see yourself dead to sexual sin, you're not going to be able to overcome it. Wenn du nicht siehst, dass du der sexuellen Sünde gestorben bist, wirst du sie nicht überwinden können. So you've got to see yourself in your heart by appropriating faith that you're actually free. Du musst dich also in deinem Herzen sehen, dass du tatsächlich frei bist, indem du dir diese Tatsache durch nehmenden Glauben aneignest. And only after this you make the choice to live right. Und erst danach triffst du die Entscheidung, richtig zu leben. You can't make the choice to live right. Du kannst nicht die Entscheidung treffen, richtig zu leben. Unless you first believe that what happened. Wenn du nicht zuerst glaubst, was bereits geschehen ist. So remember this. Also merk dir das. Always come to the place where you first believe what happened and then you can live it. Komm immer zuerst an den Punkt, an dem du glaubst, was bereits geschehen ist und dann wirst du es leben können. So this is what Paul is saying. Das ist es, was Paulus sagt. You, because it happened, just live like it really happened. Weil es bereits geschehen ist, lebe so, als ob es tatsächlich geschehen ist. It did. Er hat es getan. So when temptation comes, look at the cross. Wenn die Versuchung kommt, schau auf das Kreuz. And say, oh, I've died to sexual sin. I don't need to give in to this temptation. Und sage, oh, ich bin der sexuellen Sünde gestorben. Ich muss dieser Versuchung nicht nachgeben. And you'll see the victory. Und du wirst den Sieg sehen. See you tomorrow. Bis morgen.